sprechen müsse. Doch war ein herzinnigster Wunsch. Er konnte sich nicht besänftigen. Darum nahm er laut sein. Wie soll ich die Freude, die Wonnen ertragen, das unter dem Schlagen des Herzens, die Seelen, Seele nicht scheiden? Nicht weiter ein los leeres Leben zu ziehen, wenn nirgend die Ufer mehr Blumen erblühen. Wie geht mit bleibehangenen Füßen die Zeit bedächtig Schritt vor Schritt? Und wenn ich werde scheinen müssen, wie federleicht fliegt an ihr Tritt, wie federleicht fliegt an ihr Tritt. Darf mich doch nicht elend achten, da die einz'ge winkt. Liebe lässt mich nicht verschmachten, bis dies Leben sinkt. Bis dies Leben sinkt. Strom wird immer breiter, Himmel bleibt mir immer heiter, fröhlich, du das Schlags, fahr ich hinab. Ich liebe und liebe, liebe und liebe, zugleich, zugleich an das Grab. Nein, der Strom wird immer breiter, immer bleibt mir immer heiter, fröhlichen Ruderschlags fahr ich hinab, fröhlichen Ruderschlags fahr ich hinab, bring Liebe und Leben zugleich an das Grab, bring Liebe und Leben zugleich an das Grab. Bring mir und Leben zugleich an das Grab. Jetzt war die Zeit da, die Stunde gekommen, in welcher der seine geliebte Marlone besuchen soll. Ging heimlicherweise die Pforte des Kindes hindurch und auf die Kammer der Amme, wo er die Prinzessin fand. Marlone saß auf einem Ruhebett und wollte aufstehen, als sie den Ritter eintraten sah. Eine Scharlachröte überzog ihr ganzes Gesicht. Peter warf sich ohne zu sprechen auf ein Knie nieder. Marlone reichte ihm die schöne Hand und ließ ihn neben sich setzen. Peter dachte und zitterte an ihrer Hand. Lange wollte kein Gespräch hinkommen. Ihre zärtlichen Blicke, die sich verstohlen begegneten, stimmten die Worte. Aber endlich entdeckte sich ihr der Jüngling und sagte, dass er sich ihr ganz zu eigen ergeben habe, seit er sie zuerst gesehen, dass ihr sein ganzes Leben gewidmet sei. Er schenkte ihr den dritten Ring, welcher der kostbarste von allen war. Marlone stand auf und holte eine köstliche, güldene Kette, die sie ihm um den Hals legte, und sagte, hiermit erkenne ich euch für mein und mich für die eurige. Dann nahm sie den erschrockenen Ritter in die Arme und küsste ihn herzlich auf den Mund und er erwiderte den Kuss und drückte sie gegen sein Herz. Sie mussten scheiden. Und Peter eilte gleich nach seinem Zimmer. Er war so froh, als er noch nie gewesen war. Er ging mit großen Schritten auf und ab und griff in die Seite, küsste sein Laute und weinte heftig. Dann sah er mit großer Inbrunst. War es ihr, den diese Lippen pickten, dir der dargebotene süße Kuss? Gib dein irdisch Leben so genuss. Ach, ihr Licht will ich und Glanz vor meinen Augen schwebten, alle Sinne nach den Lippen strebten. Alle Sinne nach den Lippen strebten, in den klaren Augen blickte Sehnsucht, die mir zärtlich, zärtlich winkte. Alles, alles klang im Herzen wieder, meine Blicke sanken nieder und die Lüfte tönten Liebeslieder und die Lüfte tönten Scharnen glänzten die Augen, die Wangen wiegten das goldene Haar. Blick und Lächeln schwangen Flügel und die süßen Worte gar weckten das tiefste Verlangen. Lächeln schwangen Flügel und die süßen Worte gar weckten das tiefste Verlangen. O Kuss, wie war dein Mut, dein Mut? So brennend rot verstarb ich, fand ein Leben erst im schönsten Tod, im schönsten Tod. Der König Magellan von Neapel wünschte jetzt, dass seine schöne Tochter in kurzer Zeit mit Herrn Heinrich von Carpone vermählt würde, der sich in dieser Absicht schon seit lange am Hofe aufhielt. Peter hatte seine Geliebte indessen schon zum Öfteren heimlich